Können wir die Gebote halten? War auch immer eine große Frage. Denn Lesungen der Kirchenväter, im Brevier, gab es immer wieder, dass es eben immer Leute gegeben hat, dass sie gesagt haben, das ist viel zu schwierig. Wir können ohne Zweifel die Gebote Gottes halten, weil uns Gott nichts Unmögliches gebietet. Und dem, der ihn gebührend darum bittet, sich Gnade gibt, die Gebote zu halten. Da liegt der Hund begraben. Ja. Wir müssen tun, was der heilige Augustinus, der Lehrer der Gnade, schlechthin es einmal formuliert, tun, was wir können und Gott um das bitten, was wir nicht können, was wir nicht vermögen. Weil ohne die Gnade Gottes können wir nichts tun. Der Osterzeit ständig in den Fest der heiligen Märtyrer, beim heiligen Johannes im 15. Kapitel des Evangeliums, das Gleichnis vom Weinstock und den Reben, der Heiland daneben sagt, Vers 5 glaube ich, und denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder vom Griechischen, wie es dann genauer heißt, in Bezug auf das Gleichnis, im Weinstock und die Reben, getrennt von mir, Chorismu, von mir getrennt, abgeschnitten von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und so weiter. Aber wenn wir lieben Gott bitten, gibt es keinen Grund, dass wir verzweifeln oder meinen, irgendetwas nicht tun zu können, irgendein Gebot nicht halten zu können. Nur müssen wir Gott dann darum bitten. Das haben wir zuerst vom Gebet gesprochen. Bitten, die wir an Gott stellen müssen. Und auch der heilige Jakobus schreibt es auch. Ja. Deswegen habt ihr oft nicht das, was ihr wollt, weil ihr nicht darum bittet. Gott gibt jeden großzügig, freimütig, der ihn bittet. Man kann die Gebote zweifellos halten, aber eben nicht nur durch seine natürlichen Fähigkeiten, sondern braucht die Gnade dazu. Das ist ein Pelagianismus, Heresie, schon zur Zeit des heiligen Augustinus gegeben hat, ein bisschen vor ihm, irischer Mönch oder schottischer Mönch oder irgendwo da drüben. Auch wieder, wo alle Heresien herkommen. Leider Gottes. England, viele Heilige, aber auch aller Unfug von da drüben. Der Mönch, der gelehrt hat, dass man die Gnade verdienen kann, ist wieder Naturalismus. Durch unsere menschliche Natur können wir uns die Gnade, auch die erste Gnade, verdienen. Sagt die Kirche dann immer wieder in verschiedenen Konzilien schon. Dann schlussendlich auch Trient wieder, Konzil von Trient gegen die Lutheraner und andere Protestanten, dass das nicht geht. Die erste Gnade ist ein freies Geschenk Gottes. Muss ich darauf vorbereiten. Am Anfang haben wir Glaube, Hoffnung, Liebe und Reue über die Sünden, aber verdienen im strengen Sinn kann man sie nicht. Alle anderen Gnaden schon, muss ich auch verdienen, gewisserweise.